Gabelbissen. So kocht Österreich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 151 des Gabelbissen Podcasts. Ja, bevor ich zum Thema der heutigen Folge komme, möchte ich noch kurz ein kleines Dankeschön aussprechen. Und zwar an all diejenigen, die mich trotz Folge 148 müsste es gewesen sein, also das Fluchtachterl, gemeinsam, ich lasse es mal in meinem Podcatcher drinnen, weil vielleicht kommt da noch was. Klar, ein paar wenige haben mich durchaus aus dem Podcatcher gelöscht, aber wenn ich mir so die Statistik anschaue, das waren nicht viele. Also vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr noch gedacht habt, da kommt was und ja, da ist jetzt wieder was und es wird noch vieles weiteres hier beim Gabelbissen folgen. Ja, kommen wir zum Gericht der heutigen Folge, zum eigentlichen Thema des 151. Gabelbissens. Heute wird es mal wieder fleischig, wir gehen zur Fleischeslust über und da habe ich mir ein Gericht rausgesucht, das man eigentlich in Lokalen also gut wie gar nicht mehr findet. Also ich persönlich habe selbst noch nie in einem Lokal gesehen, was man so googelt, dürfte es immer wieder mal geben, aber halt ganz, ganz selten. Die Rede ist vom Matrosenfleisch. Man leider konnte ich keine wirklich genauen Angaben finden, woher denn eigentlich der Name von dem Gericht kommt. Ich habe zwar in diversen Unterlagen und auch in einigen Blogs so ja, Hinweise gefunden, wo man vermutet, woher das kommt, aber so konkret wollte das niemand behaupten. Matrosenfleisch, ja, da kommt ja der Matrose vor, also gleich vorweg, nein, da wird kein Matrose drinnen verarbeitet, aber wieso kommt es denn dann zum Namen? Man Österreich, wenn man sich so jetzt geografisch anschaut, hat, naja, keinen wirklich direkten Meeresanschluss. Das war schon mal anders, klar, zu Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie hatte Österreich in jetzigen Italien auch eigene Häfen am Meer. Könnte man meinen, dass es vielleicht von daher kommt, aber so groß war Österreichs Meeresflotte auch nicht. Also, wie hat man dann einen Bezug dazu? Man schiffert ist schon richtig, ja, aber man ist halt woanders viel gefahren, nämlich auf der Donau. Ganz zu Beginn hatten die Schiffe noch keine Motoren und Segeln bringt ja auch nicht gerade so viel, glaube ich, bei einem Strom wie der Donau. Und darum hat man die Schiffe damals gezogen. Zu Beginn wurde das mit Pferden gemacht und wer schon mal in Wien war oder halt an der Donau in Österreich, dem sind, oder auch ich glaube in Deutschland gibt es ja das genauso, dem sind vielleicht mal sogenannte Treppelwege aufgefallen. Das sind Wege, die gleich neben der Donau geht. Radfahrer, die mal die Strecke Passau-Wien oder umgekehrt gefahren sind, sind auch auf Teilen von diesem Treppelweg gefahren. Und genau die waren dafür da, dass eben da die Pferde gehen konnten und so dann halt die Schiffe gezogen haben. Ja, Kaiser Josef II. Hat dann ein bisschen was geändert. Zu seiner Regenzzeit wurde die Todesstrafe in der österreichisch-ungarischen Monarchie abgeschafft. Und er hatte dann die Idee, machen wir doch was anderes, die ganzen Sträflinge, die eigentlich zum Tode verurteilt wurden, die sollen anstelle der Pferde jetzt die Schiffe ziehen. Tja, was jetzt besser war, sei mal dahingestellt, denn viele Häftlinge überlebten diese Tortur natürlich nicht. Also das war eigentlich im Endeffekt, wenn sie mich fragt, nichts anderes als eine Todesstrafe, weil das war anstrengend und Unfälle sind passiert und dadurch, wie gesagt, haben das nicht viele überlebt. Im Jahre 1812 dann kam das erste Dampfschiff nach Wien und da war dann der Riesenumbruch. Da wurden die Schiffe nicht mehr von Menschenkraft oder von Tierkraft, also Pferden, mehr gezogen, sondern eben hatten Schiffe eigenen Antrieb oder sie wurden mit Ketten gezogen, die wiederum von einer Dampfmaschine ja, aufgewickelt wurden und so hat man das dann immer Stück für Stück dann die Donau weiter bewegt. Ja, die Schifffahrt wurde immer populärer auf der Donau, eben durch die Dampfmaschine. Ja, und es entstanden Personenlinien, es wurden Waren transportiert, etc., etc. Und jetzt vermutet man eben halt, dass auf die Schifffahrt in der Monarchie eben das Gericht den Namen her hat. Ja, Matrosenfleisch. Wir kennen da in Österreich zwei Arten davon. Zwar gibt es mal das ganz Klassische und das Matrosenfleisch nach Alt-Wiener Art. Beim ersten, da verwendet man hauptsächlich Rind und man spricht hier auch von einem Ragout. Das letztere, also nach Altwiener Art, besteht aus Rind und Schweinefleisch, ist jedoch kein Ragout, sondern ein Gulasch. Was der Unterschied ist, da kommen wir dann gleich dazu. Es gibt auch noch eine dritte Art von Matrosenfleisch, die hat aber jetzt nichts mit Österreich zu tun. Das wäre das Bremer Matrosenfleisch, das eben nach der Stadt Bremen kommt. Und das ist ebenfalls wie das klassische ein Ragout. Da verwendet man Schwein und Rind und neben Gemüse, was das Österreichische auch kennt, gibt man da auch noch einen Krähen hinein. Und beim Bremer Matrosenfleisch, da hat man auch Aufzeichnungen gefunden, das wurde so standardmäßig auf diversen Schiffen mehr oder weniger serviert. Kommen wir jetzt aber zum klassisch österreichischen Matrosenfleisch zurück, das ja, wie ich bereits erwähnt habe, aus Rindfleisch besteht. Dazu kommt dann noch Gemüse. Ich empfehle da heutzutage, es kommt dann auch noch im Rezept Suppengemüse, weil da haben wir genau die Kombination, die wir benötigen. Essig kommt rein, getrocknete Kräuter, Sauerrahm und natürlich noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ja, und klassisch wird dazu Nockerl serviert. Teilweise sieht man auch Bandnudeln oder vielleicht einmal Salzerdäpfel, aber eben ganz, ganz klassisch wären da die Nockerl. Vorher habe ich erwähnt, dass das eine ein Ragout ist und das andere ein Gulasch und dass es da einen Unterschied gibt. Man, eines haben beide gleich oder gemeinsam. Sie verwenden Fleisch mit einem höheren Anteil an Fett und Bindegewebe. Wenn wir da jetzt vom Rindfleisch sprechen, da wäre der Klassiker schlechthin der Wartschunken. Ich sage absichtlich Schunken, weil das wäre eigentlich die richtige Bezeichnung. Wartschinken geht aber auch, aber wie gesagt, für richtig wäre es der Wartschunken vom Rind. Ja, und in Deutschland, wenn ihr jetzt das nicht kennt, den Begriff, in Deutschland wäre das die sogenannte Hesse. Okay, das haben mal beide gemeinsam. Nur wo unterscheiden sie sich jetzt? Tja, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Beim Ragout wird zunächst das Fleisch angebraten. Die Rede ist übrigens vom braunen Ragout, weil wir kennen auch das weiße, das helle Ragout. Aber wir konzentrieren uns mal rein mal auf das braune Ragout. Also wie gesagt, da wird zuerst das Fleisch angebraten, damit es eben schön Röstaromen und so weiter bekommt. Und danach kommen erst die Zwiebeln dazu und werden ein bisschen mitgebraten. Und dann wird es abgelöscht etc. Und beim Gulasch, da ist es genau umgekehrt. Da kommt zunächst die Zwiebel in den Topf, klein gewürfelt natürlich. Die wird schön glasig gedünstet und dann kommt das Fleisch dazu, das ebenfalls gedünstet wird. Und so unterscheidet sich im Wesentlichen einmal ein Gulasch von einem Ragout. Man, klar, das traditionelle ungarische Gulasch oder das Wiener Saftgulasch ist natürlich auch von der Zusammensetzung, was da reinkommt, ein wenig anders. Aber wenn wir es jetzt mal auf die Zubereitung herunterbrechen, unterscheidet sich es eben aus diesem, jenem Grund. Ja, ich habe es vorher schon kurz angedeutet, woher kommt denn jetzt wirklich der Name? Also die Vermutung geht wirklich darauf zurück, dass aufgrund der Zutaten, die hier verwendet wurden und die hier durchaus haltbar sind, weil Rindfleisch zum Beispiel, das hat man früher ja abhängen lassen, da konnte sich Schimmel darauf bilden, das hat man weggeschnitten und kann gegessen werden. Würde auch heute noch gehen, also der Schimmel würde sich jetzt nicht so rein verzweigen wie beim Brot. Das sollte man unbedingt wegschmeißen, wenn es schimmelig ist. Beim Rind wäre es jetzt nicht das Thema. Da kann man das wegschneiden und essen. Ist aber laut EU verboten. Ich glaube auch laut dem österreichischen Lebensmittelgesetz. Aber wie gesagt, damals null Problemo. Das waren eben leicht haltbare Sachen. Ja. Vor allem, was ist denn Suppengemüse drin? Wurzelgemüse. Da habe ich Sellerie drin, Karotten, Peterswurzel. Die halten alle durchaus länger, auch ohne Kühlung. Auf der einen Seite, wie gesagt, das Haltbare und auf der anderen Seite, das Gericht ist relativ einfach zu kochen, da ist jetzt nicht so viel zu machen. Es braucht natürlich seine Zeit zum Kochen, klar, damit das Fleisch weich wird, aber ich muss nicht viel machen, das konnte so nebenbei passieren. Und eben aufgrund dieser Fakten geht man davon aus, dass das eben so ein Gericht war, das auf den Schiffen damals gekocht wurde und somit hatte das eben, weil es die Matrosen gegessen haben, den Namen bekommen. Wie gesagt, das ist nichts Belegtes. Ich konnte hier wirklich in keinster der Bücher, die ich so habe, wo ich sonst noch nachschaue und in anderen Quellen, konnte ich keinen wirklichen Beleg finden, warum es denn her so kommt. Das waren immer nur Vermutungen. Sollte ich nochmal was anderes rausfinden, dann reiche ich das in einer der anderen Gabelbissen-Folgen nach. Gut, genug der Theorie und des Wissens, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Für 4 Portionen Matrosenfleisch, da benötigen wir 5 bis 600 Gramm Rindfleisch. Wie bereits vorhin erwähnt, ich würde hier Watschunken empfehlen oder eben in Deutschland Hesse. Eine große Zwiebel, eine Packung Suppengemüse, eine Zehe Knoblauch, so circa ein Viertel Liter Rotwein. Alternativ, wer es ohne Alkohol kochen möchte, kann hier auch roten oder Rosé-Traubensaft verwenden. Weiters benötigen wir ein Viertel bis einen halben Liter Rinderbrühe, 1 bis 2 Sardellenringel, das finden wir auch immer wieder so in österreichischen Gerichten und auch hier ist es drinnen. Ja, und dann benötigen wir noch einen halben Becher Sauerrahm, Mehl, Majoran, Salz, Pfeffer, Essig und Öl. Beim Essig sage ich gleich dazu, der müsst jetzt nicht unbedingt den hochwertigen Essig verwenden, wie einen Balsam ausgebauten Essig oder irgendeinen speziellen Fruchtessig. Da würde meines Erachtens auch ein normaler Tafelessig, vielleicht wenn es ein bisschen fruchtiger möchte, ein Apfelessig, durchaus auch ein Kräuteressig passen. Oder wer will, kann da auch gern den Hesperidenessig nehmen. Also was ich sagen will, es muss jetzt nichts allzu Teures sein. Einfach ein Essig, der euch schmeckt, aber halt nicht allzu teuer ist. Ja, wie bereiten wir das Ganze zu? Das Fleisch müssen wir zunächst würfeln. Nicht so groß, wie man es jetzt bei einem Gulasch machen würde, also so ganz große Brocken, aber auch nicht zu klein, weil sonst würde sich das Ganze viel zu schnell verkochen. Ich sag mal so in etwa wie in der asiatischen Küche, damit so schön auf die Gabel passt und man das angenehm noch in den Mund nehmen kann, beziehungsweise auch Kinder angenehm in den Mund nehmen können. Die Zwiebel wird geschält und klein gewürfelt. Das gleiche machen wir auch mit dem Knoblauch. Ja, und das Suppengemüse, hier verwenden wir die Karotten, die gelbe Möhre, die Peterswurzel und den Sellerie. Den Lauch muss man jetzt nicht zwingend verwenden, den kann man durchaus für anderes Gericht verwenden. Und auch die Petersilie braucht man nicht, die kann man auch aufheben. Aber die Gemüsesorten, die schälen wir zunächst und würfeln sie. Hier auch nicht allzu klein, das kann durchaus ein bisschen größer sein. Also nicht ganz groß, ihr wisst, aber auch nicht zu klein. Ja, und danach nehmen wir einen großen Topf, den erhitzen wir, geben ein bisschen Öl dazu und braten zunächst einmal unser Fleisch schön an. Hier gebe ich euch den Tipp, vor allem wenn ihr Fleisch aus dem Supermarkt verwendet, macht das lieber portionsweise. Denn das ist durchaus gerne mal ein bisschen gewässert und ja, wir wollen es nicht dünsten, wir wollen hier Fleisch anbraten und gibt man alles auf einmal rein. A, kühlt den Topf zu sehr ab, B, tritt einfach zu viel Flüssigkeit aus und dann dünst man nur mehr und rösten einfach nicht mehr an. Wenn wir das Ganze angeröstet haben, kommen dann die Zwiebel und der Knoblauch dazu und das braten wir mal kurz mit. Nicht zu lange, weil beim Knoblauch haben wir hier das Problem, wenn das zu lange gemacht wird, entwickelt er zu starke Röstaromen. Die wollen wir dann in dem Fall nicht haben und vor allem setzt er auch Bitterstoffe frei. Und ja, das muss ja ehrlich gesagt auch nicht sein. Danach wird das Ganze mit dem Rotwein abgelöscht und das lassen wir mal kurz aufkochen und etwas reduzieren. Ja, dann füllen wir das Ganze mit Brühe auf und zwar so, dass unser Fleisch leicht bedeckt ist. Man ein bisschen was kann natürlich rausschauen, es muss nicht wirklich alles unter der Brühe sein, aber es sollte durchaus leicht bedeckt sein. Zusätzlich geben wir dann noch die Sardellenringel hinzu, rühren einmal kräftig um, geben den Deckel drauf und lassen es eben bei geschlossenem Deckel mindestens 60 Minuten leicht köcheln. Also nicht wirklich auf Vollgas, dass das Wallen kocht, sondern ganz leicht dahin köcheln lassen. Es kann natürlich sein, aufgrund eures Geschirrs, dass zu viel Flüssigkeit verloren geht, dass die einfach verdampft. Dann gießt ruhig ein bisschen was nach, das schadet dem Ganzen überhaupt nicht. Nach den insgesamt 60 Minuten nehmen wir den Deckel wieder ab und würzen mal mit Majoran. Da will ich euch jetzt keine Vorgabe machen. Wer es gerne ein bisschen majoraniger haben will, gibt ein bisschen mehr rein. Ansonsten würde ich sagen, so im Schnitt ein guter Suppenlöffel voll sollte schon passen. Bei Bedarf natürlich gerne mehr. Und natürlich haben wir nicht vergessen, das Gemüse, das kommt nämlich auch jetzt rein. Denn hätte man das eine Stunde mitgekocht, dann wäre das ja, naja, wie soll man sagen, durchaus ein bisschen matschig. Und das wollen wir vielleicht nicht haben. Ein bisschen ein Biss darf schon noch sein und zerkochen soll es sich ja auch nicht. haben wir das alles reingegeben, kommt der Deckel wieder drauf und wir lassen es für weitere 30 Minuten köcheln. Ja, und dann Deckel abnehmen, mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken. Hier auch wieder keine genauen Angaben, das ist eurem persönlichen Geschmack überlassen. Und dann, wenn wir das drinnen haben, lassen wir das Ganze mal kurz aufkochen. Während es aufkocht, nehmen wir den halben Becher Sauerrahm, rühren das Ganze mal glatt, es sollte nicht bröckelig sein, und geben ein bisschen Mehl dazu. Und das verrühren wir schön. Wenn wir diese Sauerrahm-Mehlmischung haben, geben wir das Ganze zu unserem Ragout dazu, verrühren das schön, sodass es sich gleichmäßig verteilt. Dann lassen wir das Ganze wieder aufkochen und für ein paar Minuten, nicht allzu lange, lassen wir es leicht köcheln. Das machen wir deswegen, damit wir den mehligen Geschmack ein wenig neutralisieren. Und dann ist es im Endeffekt auch schon fertig. Wer will, kann es eventuell nochmal kurz abschmecken, aber sonst einfach schön am Teller anrichten. Da kann man vielleicht die Petersilienblätter noch drauflegen oder die gehackten Petersilienblätter drüber streuen, je nachdem wie es einem gefällt. Ja, und die Nockel dazugeben und fertig ist das Matrosenfleisch. Also ihr seht von der Zubereitung her an sich ist es nicht sehr, sehr aufwendig. Man kann das wirklich schön nebenbei machen, aber es braucht halt seine Zeit. Wir lassen das deswegen so lange kochen, damit eben das Fleisch schön weich ist und damit das Fett und so weiter sich rauskochen kann, auch das Bindegewebe, weil dadurch schaffen wir nämlich auch eine schöne Bindung bei der Sauce. Wie beim Gulasch, da ist es ja im Endeffekt nicht anders. Da wollen wir genau auch das durch das lange Kochen erreichen. Ja, sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zu dem Gericht geben, so könnt ihr euch natürlich gerne an mich wenden. Wie das geht, das erfahrt ihr natürlich im Abspann. Da würde ich sagen, komme ich zum Ende der heutigen Folge. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.